Mysterien von Knut Hamsun. Es liest Walter Hilsbecher. Folge 12. Auch Minute stand auf und wollte fort. Als aber gebeten wurde, noch eine kleine Weile zu bleiben, setzte er sich wieder hin. Rechtsanwalt Hansen schlief. Die drei, die noch nüchtern waren, Student Öyen, Minute und Nagel, begannen von Literatur zu sprechen. Der Doktor hörte nur mit halboffenen Augen zu und sagte kein Wort mehr. Bald darauf schlief auch er. Der Student war sehr belesen und hielt viel auf Maupassant. Man müsse sagen, Maupassant sei bis zu innerst in die Geheimnisse der Frau eingedrungen und sei als Dichter der Liebe unerreicht. Welche Kühnheit in der Schilderung, welch eine wunderbare Kenntnis des Menschenherzens. Nagel aber schlug auf den Tisch, trumpfte auf, griff die Schriftsteller ohne Unterschied an, machte beinahe reinen Tisch und verschonte nur ganz wenige. Seine Brust schien unter all dieser Heftigkeit ehrlich zu wogen und der Schaum stand ihm vor Munde. Die Dichter. Ja, man müsse sagen, dass sie bis zutiefst ins Menschenherz eingedrungen seien. Was sind die Dichter, diese wichtigtuerischen Wesen, die es verstanden haben, die Macht im modernen Leben an sich zu reißen? Was sind sie eigentlich? Ein Ausschlag, eine Krätze am Körper der menschlichen Gemeinschaft, reizbare und geschwollene Bartfinnen, die man zart behandeln muss, mit Vorsicht und Pietät anfassen, sonst spielen sie sich auf, denn sie vertragen keine harte Behandlung. Ja, ja, von den Dichtern müsse man unbedingt viel Aufhebens machen, besonders von den Dümmsten, den menschlich am wenigsten Entwickelten, den Heinzelmännchengreisen. Und gab es einen Dichter, einen wirklich geistesberauschten Sänger mit echten Tönen in der Brust, dann konnte man den Teufel darauf schwören, dass er weit hinter den groben, bücherschreibenden Handwerkern wie Maupassant einer sei, eingereiht würde, hinter einem Mann, der viel über die Liebe geschrieben und gezeigt habe, dass ihm die Bücher leicht von der Hand gehen. Ein wirklicher Dichter, Alfred de Musset, bei dem die Liebe nicht brünstige Routine war, sondern ein feiner und feuriger Frühlingston in seinen Menschen und bei dem die Worte auf den Zeilen förmlich flammten. Dieser Dichter hatte vielleicht nicht halb so viel Überzeugter auf seiner Seite wie der unbedeutende Maupassant mit seiner außerordentlich groben und seelenlosen Wadenpoesie. Nagel überschritt alle Grenzen. Er fand auch Gelegenheit, über Victor Hugo herzufallen und schließlich die größten Schriftsteller der Welt zum Teufel zu wünschen. Man möge ihm gestatten, eine einzige kleine Probe von dem hohlen poetischen Getöse eines solchen Weltschriftstellers zu geben. Passen Sie auf, oh, wäre doch dein Stahl so scharf, wie es dein letztes Nein gewesen. Wie fand man das? Klang das nicht gut? Was meinte Herr Gröger? Nagel warf einen durchbohrenden Blick auf Minute. Er starrte ihn an und wiederholte noch einmal, die Augen unablässig auf Minutes Gesicht geheftet, diese alberne Zeile. Minute antwortete nicht, seine blauen Augen weiteten sich ganz erschreckt und in der Verwirrung nahm er einen großen Schluck aus seinem Glas. »Sie erwähnten Ibsen«, fuhr Nagel immer noch gleich erregt fort, ohne dass Ibsens Name genannt worden war. »Seiner Meinung nach gab es nur einen Dichter in Norwegen, und das war nicht Ibsen. Nein, wahrhaftig nicht. Man sprach von Ibsen als Denker. Sollte man nicht lieber zwischen populärem Raisonnement und wirklichem Denken unterscheiden? Man sprach von Ibsens Berühmtheit, hielt uns beständig seinen Mut vor. Sollte man nicht lieber zwischen dem praktischen und dem theoretischen Mut, zwischen dem uneigennützigen, rücksichtslosen Revolutionsdrang und der häuslichen Aufruhrfrechheit unterscheiden? Der eine strahlt im Leben, der andere verblüfft im Theater. Ein norwegischer Schriftsteller, der sich nicht aufblase und nicht eine Stecknadel wie eine Lanze handhabe, sei gar kein norwegischer Schriftsteller. Gegen irgendeinen Zaunpfahl müsse man anrennen, sonst war man keine mutige Ameise. Ja, es war wirklich sehr vergnüglich, so von Weitem zuzusehen. Schlachtengetümmel und Mannesmut wie in einem napoleonischen Treffen, aber Gefahr und Risiko wie bei einem französischen Duell. Nein, ein Mann, der revolutionieren wollte, durfte nicht ein kleines, schreibendes Kuriosum sein, ein bloßer und reiner literarischer Begriff für die Deutschen, sondern ein kraftsprühender, wirkender Mensch im Getümmel des Lebens. Ibsen wurde von seinem Revolutionsmut ganz sicher niemals aufs Eis geführt. Das mit dem Torpedo unter der Arche war eine ärmliche Departementstheorie, verglichen mit der lebenden und lodernden Tat. Na, übrigens war das eine vielleicht so gut und so schlecht wie das andere, solange wir überhaupt bis über die Ohren in einer solchen Frauenzimmerarbeit steckten und Bücher für die Leute schrieben. Wenn es auch noch so jämmerlich war, hat es doch auf jeden Fall den gleichen Wert wie Leo Tolstois unverschämtes philosophisches Gefasel. Der Teufel hole das Ganze. Das Ganze, alles miteinander? Ja, beinahe. Übrigens haben wir wenigstens einen Dichter. Das ist Björnson in seinen besten Stunden. Er ist auch unser einziger, trotz allem, trotz allem. Aber würden nicht die meisten Einwendungen gegen Tolstoi auch Björnson treffen? Ist nicht auch Björnson nur ein Verkünder, ein Sittlichkeitsprediger, ein gewöhnlicher und langweiliger Greis, nur ein Bücherschreiber und so weiter? Nein, rief Nagel mit lauter Stimme. Er gestikulierte und verteidigte Björnson mit heftigen Worten. Man könne Björnson und Tolstoi nicht miteinander vergleichen. Teils, weil dies gegen jede gerade agronomische Vernunft streiten würde, teils, weil sich der innere Mensch in einem dagegen sträuben müsste. Erstens sei Björnson ebenso ein Genie wie Tolstoi. Nagel schätzte die ganz gewöhnlichen großen und tagtäglichen Genies nicht sehr hoch ein. Gott mochte wissen, das tat er nicht. Diese Stufe jedoch hatte Tolstoi immerhin erreicht. Björnson aber hat ihn noch weit überholt. Das hinderte natürlich nicht, dass Tolstoi Bücher machen konnte, die besser seien als viele von Björnson. Aber was bewies das? Sogar dänische Kapitäne, norwegische Maler und englische Frauen könnten gute Bücher machen. Zweitens aber sei Björnson ein Mensch, eine überwältigende Persönlichkeit, kein Begriff. Er tobe wie ein lebender Körper auf unserem Erdball herum und brauche Ellbogenfreiheit für 40. Er mache sich nicht zur Sphinx für die Menschen und nicht groß und mystisch wie Tolstoi in seiner Steppe oder Ibsen in seinem Café. Björnsons Inneres ist wie ein Wald im Sturm. Er streitet, ist überall und verdirbt sich seine Geschäfte beim Publikum des Grand Café gar herrlich. Er ist als Masse angelegt, ist ein gebietender Geist, einer der wenigen Befehlshaber. Er kann auf einer Tribüne stehen und ein beginnendes Gepfeife mit der Handbewegung zum Schweigen bringen. Er habe ein Gehirn, in dem es unaufhörlich bohrt und wühlt. Er siege kräftig und fehle gröblich. Beides aber mit Persönlichkeit und Geist. Björnson sei Norwegens einziger Dichter mit Inspiration, mit dem göttlichen Funken. Es beginne in ihm wie ein Rauschen durchs Korn am Sommertag. Und es ende damit, dass man nichts, nichts mehr außer ihm höre. Ibsens Dichtung sei, mit der Björnsons verglichen, eine reine mechanische Büroarbeit. Es war 2 Uhr. Minute gähnt, schläfrig nach einem arbeitsreichen Tag und von Nagels endlosem Geschwätz, müde und gelangweilt, steht er wieder auf und will gehen. Als er sich schon verabschiedet hatte und bis zur Tür gekommen war, trat jedoch etwas ein, was ihn zwang, stehen zu bleiben. Ein kleines, verschlagenes Ereignis, das erst viel später die größte Bedeutung erhalten sollte. Der Doktor wacht auf, schlägt heftig mit den Armen um sich und wirft in seiner Kurzsichtigkeit mehrere Gläser um, und Nagel, der dem Doktor am nächsten saß, wurde mit Champagner übergossen. Er sprang auf, schüttelte lachend seine nasse Brust und rief ausgelassen: »Hurra!« Minute machte sofort den dienenden Geist. Er lief mit Taschentuch und Handtuch zu Nagel hin und wollte ihn abtrocknen. Besonders die Weste habe viel abbekommen. Wenn Nagel sie nur einen Augenblick, eine Minute lang ausziehen wolle, dann sei es sofort wieder in Ordnung gebracht. Aber Nagel wollte die Weste nicht hergeben. Jetzt erwachte auch der Rechtsanwalt von dem Lärm und begann Hurra zu rufen, ohne zu wissen, was vorging. Noch einmal bat Minute für einen Augenblick um die Weste. Nagel schüttelt nur den Kopf. Plötzlich sieht er Minute an. Es fällt ihm etwas ein. Augenblicklich steht er auf, zieht die Weste aus und überreicht sie ihm rasch und heftig. »Hier bitte«, sagt er. »Trocknen Sie sie ab, behalten Sie das Ding.« »Doch, doch, Sie sollen sie behalten. Sie haben ja keine Weste.« »Psst, kein Gerede. Sie sei Ihnen von Herzen vergönnt, lieber Freund.« Als aber Minute immer noch Einwendungen machte, klemmte Nagel ihm die Weste unter den Arm, öffnete die Tür und puffte ihn freundschaftlich hinaus. Und Minute verschwand. Das ging so schnell vor sich, dass nur Öjen, der Tür am nächsten saß, es bemerkte. Jetzt schlug der Rechtsanwalt in seinem Galgenhumor vor, auch noch den Rest der Gläser zu zertrümmern. Nagel hatte nichts dagegen. Und so belustigten sich vier erwachsene Männer damit, ein Glas nach dem anderen an die Wand zu schleudern. Danach tranken sie aus den Flaschen, gröhlten wie Matrosen und tanzten umher. Es war 4 Uhr, als das Gelage ein Ende fand. Der Doktor war über alle Maßen betrunken. Noch an der Tür wandte sich der Student Öyen zu Nagel um und sagte, aber was Sie von Tolstoi sagten, kann man auch von Björnson sagen. Sie sind nicht konsequent. Haha, lachte der Doktor besessen. Er verlangt Konsequenz zu dieser Tageszeit. Können Sie Enzyklopädisten sagen, lieber Mann? Ideenassoziation? Kommen Sie nun, ich will Sie heimbringen. Haha, zu dieser Tageszeit. Es regnete nicht mehr, aber es war auch keine Sonne da. Das Wetter war still und versprach einen milden Tag. Früh am nächsten Morgen kam Minute wieder ins Hotel. Still ging er in Nagels Zimmer, legte dessen Uhr, einige Papiere, ein Bleistiftstückchen und die kleine Giftflasche auf den Tisch und wollte sich wieder entfernen. Da jedoch Nagel sofort erwachte, war er genötigt zu erklären, warum er hereingekommen sei. »Ich habe diese Sachen in der Westentasche gefunden«, sagte er. »In der Westentasche?« »Ach ja, Tod und Teufel, das ist ja wahr. Und wie viel Uhr ist es?« 8 Uhr. Aber Ihre Uhr steht. Ich wollte sie nicht aufziehen.« »Sie haben doch wohl die Blausäure nicht ausgetrunken?« Minute lächelte und schüttelte den Kopf. »Nein«, antwortete er. »Nicht mal versucht? Das Glas muss halb voll sein, lassen Sie mich sehen.« Und Minute zeigte ihm, dass das Glas noch halb voll war. »Gut. Und es ist 8 Uhr. Dann ist es Zeit aufzustehen.« »Weil ich eben daran denke, Geiger, können Sie mir eine Geige verschaffen? Leihweise? Ich möchte versuchen, ob ich es lernen könnte.« »Na, Unsinn. In Wahrheit, ich will eine Geige kaufen. Ich will sie einem Bekannten schenken. Ich will sie also nicht zu meinem eigenen Gebrauch. Sie müssen mir wirklich eine Geige verschaffen, wo Sie sie auch hernehmen.« Minute wollte sein Möglichstes tun. »Tausend Dank. Sie sehen wohl wieder mal zu mir herein, wenn Sie Lust haben. Sie wissen ja den Weg. Guten Morgen.« Eine Stunde später befand sich Nagel bereits im Wald beim Pfarrhof. Der Boden war noch nass vom Regen am Abend vorher und die Sonne schien nicht sehr warm. Er setzte sich auf einen Stein und behielt den Weg scharf im Auge. In dem weichen Kies hatte er ein paar bekannte Fußspuren gesehen und war überzeugt, dass es Dagnys Fußspuren waren und dass er in die Stadt gegangen sei. Er wartete ziemlich lange vergebens, entschloss sich endlich, ihr entgegenzugehen und erhob sich. Er hatte sich nicht getäuscht. Schon am Waldrand begegnete er ihr. Sie trug ein Buch. Es war Skrams Gertrude Kolbjörnsen. Sie sprachen zuerst eine Weile von diesem Buch, dann sagte sie, »Können Sie es begreifen? Unser Hund ist tot.« »Tot?« antwortete er. »Seit einigen Tagen. Wir fanden ihn mausetot. Ich verstehe nicht, wie das zugegangen sein kann.« »Eigentlich bin ich froh, dass er tot ist. Pfui, schämen Sie sich.« Aber er unterbrach sie nervös und wollte aus irgendeinem Grund von diesem Gespräch über den Hund ablenken. Er begann von einem Mann zu erzählen, den er einmal getroffen hatte und der wirklich das Lächerlichste gewesen sei, was man treffen konnte. Der Mann stotterte ein wenig und das verheimlichte er nicht. Oh nein, er stotterte sogar noch mehr als nötig war, um seine Unvollkommenheit so recht an den Tag zu legen. Er hatte die sonderbarsten Ideen über die Frau. »Die Frau ist ein kurioses und unersättliches Geschöpf«, sagte er, ohne zu erklären, weshalb sie gerade kurios und unersättlich sei. »Es ist ganz unfassbar, was sie sich einbilden kann«, sagte er. Und er erzählte. »Ich hatte einen Freund, der sich in eine junge Dame verliebte. Sie hieß Clara. Er gab sich alle Mühe, diese Dame zu gewinnen, aber nichts half. Clara wollte durchaus nichts von ihm wissen, obwohl er ein hübscher und wohlangesehener junger Mann war. Diese selbe Clara hatte jedoch eine Schwester, ein ganz schief gewachsenes und buckliges Geschöpf, das geradezu hässlich war. Um sie freite nun mein Freund eines Tages. Gottvater weiß, warum er das tat. Vielleicht aber war es Berechnung. Vielleicht hatte er sich auch wirklich in sie verliebt, obwohl sie so hässlich war. Was aber tut nun Clara? Clara schreit. Clara stellt das Haus auf den Kopf. Mich hat er haben wollen, mich hat er haben wollen, sagt sie. Aber mich bekommt er nicht. Ich will nicht. Nicht um alles in der Welt will ich. Na, aber meinen Sie etwa, er hätte die Schwester bekommen, in die er nun stark verliebt war? Nein, das ist ja gerade das Durchtriebene an der Sache. Clara wollte ihn der Schwester erst recht nicht gönnen. Nein, wenn er doch sie eigentlich hatte haben wollen, dann durfte er jetzt auch nicht ihre bucklige Schwester bekommen, obgleich sonst niemand für sie in Betracht kommen konnte. Und so bekam mein Freund keine von beiden. Das war eine der vielen Geschichten des stotternden Mannes. Er war übrigens ein großes Rätsel von einem Mann. Langweile ich Sie? Nein, erwiderte Dagny. Doch sie hörte kaum auf das, was er sagte. Er wurde stumm und überlegte. Er sagte, und wie lange dauert es noch bis zum Basar? Sie antwortete lächelnd, warum geben Sie sich solche Mühe, in einem Fort zu sprechen? Warum sind Sie so nervös? Diese Frage kam ihm so unerwartet, dass er Dagny einen Augenblick verwirrt ansah. Gedämpft und pochenden Herzens entgegnete er, Fräulein Kieland, als ich das letzte Mal mit Ihnen zusammen war, versprach ich, wenn ich die Erlaubnis bekommen sollte, Sie noch einmal zu treffen, über alles andere zu sprechen, nicht aber über das, wovon zu sprechen mir verboten ist. Ich versuche, mein Versprechen zu halten. Noch habe ich es gehalten. Ja, sagte sie, man soll seine Versprechen halten. Man soll seine Gelöbnisse nicht brechen. Und das sagte sie gleichsam mehr zu sich selbst als zu ihm. Ich war schon hier im Wald, ehe sie kamen, und beschloss da, es zu versuchen. Ich wusste, dass ich ihnen begegnen würde. Wie konnten sie das wissen? Ich sah ihre Spur hier auf dem Weg. Sie warf ihm einen Blick zu und schwieg. Kurz darauf sagte sie, »Sie haben einen Verband an der Hand. Sind Sie verwundet?« »Ja«, antwortete er, »Ihr Hund hat mich gebissen.« Sie blieben beide stehen und sahen einander an. Er presste die Hände zusammen und fuhr fort. »Ich bin jede Nacht hier im Wald gewesen. Jede Nacht habe ich Ihre Fenster gesehen, bevor ich ins Bett gegangen bin. Verzeihen Sie mir, das ist doch kein Unrecht. Sie haben mir verboten, es zu tun. Aber ich tat es doch immer wieder. Daran ist nun nichts mehr zu ändern. Ja, Ihr Hund biss mich. Er kämpfte um sein Leben. Ich tötete ihn. Ich gab ihm Gift, weil er immer bellte, wenn ich kam und zu ihren Fenstern hinauf gute Nacht sagen wollte. Dann haben also Sie den Hund getötet. Ja, antwortete er. Sie standen immer noch still und sahen einander an. Und ich wäre imstande, viel schlimmere Dinge zu tun, um sie sehen zu können, sprach er weiter. Sie haben keine Ahnung, wie ich Tag und Nacht mit Ihnen beschäftigt bin. Ich spreche mit den Leuten, ich lache, ich halte sogar lustige Saufgelage ab. Heute Nacht hatte ich Gesellschaft bis 4 Uhr. Wir zerbrachen zum Schluss alle Gläser. Aber während ich trinke und singe, denke ich unaufhörlich an Sie. Ich lege auf gar nichts mehr Wert und weiß nicht, wie es mit mir weitergehen wird. Haben Sie doch 2 Minuten Mitleid mit mir. Ich muss Ihnen etwas sagen. Ich will Sie weder erschrecken noch locken. Ich muss nur mit Ihnen sprechen, weil es mich dazu drängt. Aber wollen Sie denn gar nicht vernünftig werden, sagte sie unvermittelt. Sie versprachen es doch. Ja, das tat ich wohl. Aber es fällt mir so schwer. Wie soll ich es anfangen? Können Sie mir das sagen? Lehren Sie es mich. Wissen Sie, dass ich eines Tages nahe daran war, in den Pfarrhof einzudringen, die Türen zu öffnen und einfach zu Ihnen zu gehen? Aber ich habe mit aller Gewalt zu widerstehen versucht. Das dürfen Sie mir glauben. Ja, ich habe sogar schlecht von Ihnen gesprochen und versucht, Ihre Macht über mich zu zerstören, indem ich Sie in den Augen anderer herabsetzte. Ich habe es nicht aus Rache getan. Ich habe es getan, um mich selbst zu strafen, um zu lernen, die Zähne zusammenzubeißen. Deshalb habe ich es getan. Aber ich weiß nicht, ob es etwas nützt. Ich habe auch versucht, abzureisen. Ich begann, all meine Sachen zusammenzupacken. Wie könnte ich reisen? Weit eher möchte ich Ihnen nachreisen, wenn Sie nicht hier wären. Und wenn ich Sie auch niemals fände, ich würde Ihnen trotzdem nachreisen und Sie unaufhörlich suchen und hoffen, Sie doch schließlich einmal zu finden. Kann ich also von hier abreisen? Außerdem ist jetzt Sommer. Der ganze Wald hier ist meine Kirche. Und die Vögel kennen mich. Sie sehen mich jeden Morgen an, wenn ich komme, legen den Kopf schief und sehen mich an. Und gleich darauf singen sie los. Täglich gehe ich die gleichen Wege wie sie. Und mitunter bin ich glücklich, ihre Spur auf dem Weg zu sehen, wie heute. Und da warte ich auf sie, bis sie vorbeikommen. Ich verkrieche mich im Wald, lege mich flach hinter einen Stein und warte auf sie. Zweimal habe ich sie gesehen, seit ich zum letzten Mal mit ihnen sprach. Und einmal wartete ich 6 Stunden, bis sie kam. Gott weiß, wo sie an diesem Tag so lange war. Ich war bei Andresens, sagte sie unvermittelt. Ja, das waren sie vielleicht. Ich sah sie schließlich kommen. Sie waren nicht allein. Aber ich sah sie ganz deutlich und grüßte sie leise hinter dem Stein. Gott weiß, was für ein Gedanke sie da plötzlich durchfuhr, denn sie wandten den Kopf und sahen einen Augenblick nach dem Stein hin. Hören Sie jetzt. Ja, nein, sie zucken ja zusammen, als sei es ihr Todesurteil, das ich verlesen sollte. Das ist es auch. Ihre Augen wurden eiskalt. Ja, aber es muss wirklich ein Ende haben, Herr Nagel. Wenn Sie das Ganze überlegen, dann müssen Sie doch zugeben, dass Sie auch gegen den Abwesenden nicht sehr schön handeln, nicht wahr? Wenn Sie sich an seine Stelle denken. Und außerdem machen Sie es auch für mich peinlich. Was wollen Sie von mir? Lassen Sie mich ein für alle Male Ihnen sagen, ich breche mein Versprechen nicht, ich liebe ihn. Das muss Ihnen deutlich genug sein. Und seien Sie nun etwas vorsichtig. Ich will wirklich nicht länger hier mit Ihnen gehen, wenn Sie mir nicht ein wenig Rücksicht erweisen können. Das sage ich Ihnen offen. Sie war bewegt, ihr Mund zitterte und sie zwang sich sehr, nicht in Tränen auszubrechen. Als Nagel schwieg, fügte sie noch hinzu, Sie dürfen mich gerne heimbegleiten, wenn Ihnen etwas daran liegt und Sie es nicht für uns beide unangenehm machen. Wenn Sie mir etwas erzählen wollen, bin ich dankbar, ich höre Sie gerne reden. Ja, sagte er laut, jubelnd, wie irgendein Schwätzer, der nun drauf losreden durfte. Ja, wenn ich nur mitgehen darf. Eine Zeit lang sprachen sie von ganz gleichgültigen Dingen. Sie gingen mit kleinen Schritten und so langsam, dass sie beinahe nicht vom Fleck kamen. Wie es duftet, sagte er. Wie jetzt nach dem Regen Gras und Blumen wachsen. Ich weiß nicht, ob Sie sich eher für Bäume interessieren. Es ist sonderbar, aber ich fühle mich mit jedem Baum im Wald geheimnisvoll verwandt. Es ist, als habe ich einmal dem Wald angehört. Wenn ich hier stehe und um mich blicke, zieht gleichsam eine Erinnerung durch meinen ganzen Menschen. Bleiben Sie einen Augenblick stehen, hören Sie. Hören Sie, wie die Vögel jetzt in wilder Begeisterung der Sonne entgegensingen. Sie sind vollkommen dumm und verrückt, sie fliegen uns beinahe ins Gesicht. Und sie gingen weiter. Immer noch, sagte sie, trage ich die hübsche Vorstellung mit mir herum, die sie mir einmal von dem Boot und dem blauen Seidensegel, das als Halbmond geschnitten war, gaben. Das war schön. Wenn der Himmel so ganz fern und hoch ist, glaube ich, mich selbst dort oben zu wiegen und mit einer Silberangel zu fischen. Er war glücklich darüber, dass sie sich noch an diese Stimmung von der Johannisnacht erinnerte. Seine Augen wurden feucht und er antwortete, ja, das ist richtig. Es würde auch am besten passen, wenn Sie in einem solchen Boot säßen. Als sie ungefähr mitten in den Wald gekommen waren, war sie so unvorsichtig zu fragen, wie lange bleiben Sie hier? Sie bereute es sofort, wurde aber bald ganz beruhigt, denn er lächelte und vermied, direkt zu antworten. Sie war ihm für sein Taktgefühl dankbar. Sicher hatte er ihre Verlegenheit gesehen. »Ich bleibe ja hier, wo Sie sind«, antwortete er. Ich bleibe so lange hier, als ich Geld habe, meinte er dann. Und er fügte hinzu, aber das wird nicht so schrecklich lange dauern. Sie sah ihn an, lächelte auch und fragte, wird das nicht so schrecklich lange dauern? Sie sind doch reich, wie ich gehört habe. Da legte sich der alte geheimnisvolle Ausdruck über sein Gesicht und er erwiderte, bin ich reich? Hören Sie, es soll hier in der Stadt das Gerücht gehen, dass ich ein Geldmensch sei, dass ich unter anderem einen Landbesitz von bedeutendem Wert habe. Das ist nicht wahr. Ich bitte Sie, glauben Sie es nicht, das ist Humbug. Ich habe keinen Landbesitz. Auf jeden Fall ist er nur winzig klein. Und ich besitze ihn nicht einmal allein, sondern zusammen mit meiner Schwester. Außerdem ist er fast ganz verschuldet und mit allerhand Haftungen belastet. Das ist die Wahrheit. Sie lachte ungläubig. Sie pflegen ja stets die Wahrheit zu sagen, wenn Sie von sich sprechen, erwiderte sie. Sie glauben mir nicht? Aber ich will es Ihnen erklären. Obwohl es für mich demütigend ist, will ich Ihnen den Zusammenhang klarlegen. Sie müssen wissen, dass ich bereits am ersten Tag, an dem ich hier in der Stadt war, 5 Meilen zu Fuß bis zur nächsten Stadt ging und von dort 3 Telegramme über eine große Geldsumme und einen Hof in Finnland an mich sandte. Darauf ließ ich diese 3 Telegramme mehrere Tage lang offen auf dem Tisch in meinem Zimmer liegen, damit jeder im Hotel sie lesen konnte. Glauben Sie mir jetzt? Vorausgesetzt, dass Sie nicht wieder lügen. Wieder? Sie irren sich, gnädiges Fräulein. Bei Gott im höchsten Himmel, ich lüge nicht. Aber warum taten Sie das? Warum sandten Sie Telegramme an sich selbst? Ja, sehen Sie, das würde nun eine ziemlich lange Geschichte werden, wenn ich den Zusammenhang erklären sollte. Übrigens tat ich es einzig und allein, um zu prahlen, um Aufsehen in der Stadt zu erregen. Jetzt lügen Sie. Hol mich der Teufel, wenn ich das tue. Sie sind ein sonderbarer Mensch. Gott mag wissen, was Sie erreichen wollen. In dem einen Augenblick scheuen Sie sich nicht, mir die heißesten Geständnisse zu machen. Wenn ich dann aber mit einigen wenigen Worten Ihnen zur Vernunft zurede, schlagen Sie sofort um und stellen sich als den übelsten Scharlatan, als Lügner, als Betrüger hin. Die Mühe könnten Sie sich sparen. Das eine macht so wenig Eindruck auf mich wie das andere. Ich bin ein zu schlichter Mensch. All diese Genialität geht über meinen Verstand. Sie war auf einmal gekränkt. Ich wollte gerade jetzt keine besondere Genialität zeigen. Es ist ja doch alles verloren. Warum soll ich mich da noch anstrengen? Aber warum erzählen Sie mir dann all dies Peinliche von sich, sobald Sie nur irgendwie Gelegenheit dazu finden, rief sie heftig. Und langsam, vollständig beherrscht, erwiderte er, um Eindruck auf sie zu machen. Da blieben die beiden wieder stehen und starrten einander an.